Guten Tag, ich heiße Mustafa Tabakçı. Ich bin heute Ihr zuständiger Arzt. Ich möchte mit Ihnen ein Anamnesegespräch führen. Sind Sie damit einverstanden? Ja, wenn das wichtig ist, dann natürlich, ja. Ja, also Kursumablauf. Zuerst brauche ich Ihre persönlichen Daten und dann kommen wir zu Ihren aktuellen Beschwerden. Falls Sie etwas nicht verstanden haben, geben Sie mir Bescheid. Wie heißen Sie denn? Ich heiße Martha Baumgart. Martha Baumgart. Ja, also können Sie mir langsam deutlich Ihr Nachnamen, Ihr Vornamen oder Nachnamen buchstabieren? Beides, ja, also gut. Der Vorname ist Martha, Ja, MARTHA. aha. Ja, Martha. Nachname? Baumgart, Ja. BAUM, wie der Baum, und Ja. dann Gart, GART. Ja, einfach gemacht. Baumgart. Ja. Ja, wie ist Ihr Anrede? Frau oder Herr? Frau. Ja, Frau. Martha ist ein Frauenname. Ja, okay. Also, Frau Baumgart, wie alt Ja, sind Sie? ich bin 66 Jahre noch. Wann sind Sie gerne geboren? Am Bitte nicht ab. 8.9.59. Wie groß und wie schwer sind Sie? Ja, ich bin 1,56 und ich wiege 84 Kilo. 84 Kilo. Ja, ein Meter. Ja. 56. Ja, okay. Vielen Dank für die Information. Also, Frau Baumgart, was führt Sie heute zu uns? Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, also vorhin habe ich meine Küche aufgeräumt, ne? Und mit einem Mal hatte ich ganz starke Schmerzen. Na gut, ich habe da ein bisschen rumgewühlt und ich habe eine schwere Wasserkiste hochgehoben und an eine andere Stelle getragen und habe da unterm Tisch ge gewischt und sauber gemacht. Und mit einmal hatte ich solche Schmerzen und ich hatte auch eigentlich so ein bisschen Angst, muss ich sagen. Das fühlte sich ganz bedrohlich an. Und das hat also die Schmerzen waren hier oben so in der Brust und das hat dann auch in den Arm ausgestrahlt. Mit einmal tat mir der Arm so weh. Und dann habe ich auch so das Gefühl gehabt, als ob ich mit einmal Zahnschmerzen kriege. Also das war ganz ungewöhnlich. Also, ich verstehe Sie ganz genau, also. Das muss unangenehm für Sie sein. Also, Frau Baumgart, haben Sie aktuell Schmerzen? Wie Nein, schnell? das ist besser geworden. Ich habe mich dann hingesetzt und habe das alles liegen lassen und habe nicht weitergearbeitet. Und dann ist es mir wieder besser gegangen, ja. Besser Dann, geworden, jawohl. ja, und ich habe einen Schluck Wasser getrunken und so und habe mich dann ruhig verhalten. Aber das war schon sehr beängstigend, ja. Ja, Und dann habe ich halt ich dann verstehe. meinen Nachbarn, Ja. als der nach Hause gekommen ist, dann habe ich den gebeten, dass der mich eben hier ins Krankenhaus bringt, ja. Na, okay. Nachbarn, mit Nachbarn sind Sie Ja, der hat mich netterweise gefahren. nach Hause gekommen. Also, ich verstehe. Ich glaube, sind Ihre Schmerzen belastungsabhängig? Ja, das hat ja angefangen, als ich mich angestrengt habe, ja. Abhängig. Und also, wie stark sind Ihre Schmerzen auf einer Schmerzskala von 0 bis 10, wobei 0 kein Schmerzen, 10 sehr starke Schmerzen bedeutet? Oh, das war schon richtig doll. Also ich hatte das Gefühl da, so als ob da jemand mir so oben auf der Brust sitzt. Ja, also das hat schon sehr gedrückt und das war ganz, ja, also über die Hälfte auf alle Fälle, vielleicht so bei 7 oder 8 oder so. Oh, 7, 8, ja. Hm? Ja, 7, 8 bei Strengung, ja. Aber in Ruhe Ey, wird. danach war es dann zum Glück wieder gut, ja. Ja, gut, ja. Wann haben Sie, wann genau haben Sie diese Schmerzen bekommen? Ja, das war heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Heute Nachmittag. Ja, also hatten Sie ähnliche Beschwerden in der Vergangenheit? Nee, also das kenne ich gar nicht. Also, nee, eigentlich, also sowas habe ich noch nie gehabt. Also, so, haben Sie einen anderen Arzt diesbezüglich aufgesucht Nein, oder nein, nein, nein. Als mein, direkt, als ja, direkt, mein, ja. nein, als mein, als mein Nachbar dann nach Hause kam von der Arbeit, habe ich ihn gefragt, ob er mich eben hierher bringt, ja. Ja, solche Beschwerde, haben Sie solche Beschwerde zum ersten Mal Ja, das ist das erste Mal, bekommen dass ich und sowas habe. direkt ins Krankenhaus gegangen? Also, ich verstehe. Ja, sind Ihre Schmerzen plötzlich oder eher schleichend? Nee, das hat ziemlich plötzlich angefangen, würde ich sagen. Plötzlich. Sind Ihre Schmerzen wiederkehrend oder Nee, anfangen? nee, also als ich dann Ruhe gegeben habe, dann war das wieder weg. Na, okay. In Ruhe weg, ja. Ja, ich verstehe also. Wo genau verspüren Sie? Hinter dem Brustbein oder Ja, das ist vielleicht eine gute Beschreibung, ja. hinter dem Brustbein? Aber dann hat es eben auch Die so haben im schon Arm gesagt, ja, wehgetan. in den linken Arm und Ja. auch unter Kiefer. Ja, als ob ich Ja, also. Zahnschmerzen kriege. Okay, ich verstehe. In den linken, ich notiere mir Notiz. Ja, wie können Sie genauer beschreiben Ihre Schmerzen? Ja, also das war so drückend und ziehend, also ganz, Ja, drückend sie hinterher. ja, also ganz heftiger Druck. Ja. Also, gibt es bestimmte Auslöser? Ja, habe ich ihm ja gesagt, Äußere als ich da. Anstrengung und zum Beispiel kalte Wetter oder Das ist ja das erste Weihnachten. Mal. Erste Mal, ja, okay. Anstrengung. Ja, gibt es etwas, was Ihre Schmerzen verstärkt oder lindert? Naja, Ja, Sie haben gelindert hat schon es, als gesagt, ich ja, aufgehört, als ich. immer Bewegung. Ja, bei Bewegung haben Sie Schmerzen bekommen und aber in Ruhe Naja, also als das lindern. losging, Ja. habe ich natürlich sofort aufgehört. Ne, da habe ich dann Ruhe gegeben. Und dann wurde es besser, ja. Okay. Leiden Sie unter anderen Beschwerden, anderen Schmerzen? Naja, also was mir jetzt aufgefallen ist, dass ich also so einen komischen Husten habe, ja. Komischer Husten. Ja. Seit wann? Ja, also eigentlich jetzt heute Nachmittag, dass ich dann praktisch hinterher so husten musste, ohne dass da eigentlich irgendwas kam. Noch der Husten. Ja. Leiden Sie unter auch Atemnot? Nee, also das eigentlich nicht, nee. Ja, okay. Fühlen Sie sich müde? Ja, jetzt am Abend fühle ich mich schon so ein bisschen müde, ja, und auch so ein bisschen erschöpft, ja. Ja. Aber ich schlafe auch nachts wirklich Erst. schlecht. Ja, es tut mir leid, ja, das zu hören. Frau Baumgart, ja, Sie haben schon gesagt, ja, Sie haben Schlafstörungen erleiden. Wa seit wann haben Sie? Ja, das habe ich schon häufiger. Ich muss halt nachts auch oft auf die Toilette, ne? Also zweimal eigentlich. Wenigstens jede Nacht. Und ja, dann wache ich auf und wenn ich dann wieder im Bett liege, dann kann ich halt nicht so schnell wieder einschlafen. Ja, Dann fühle ich mich morgens halt so ein bisschen, leider sind ja. wir auch durchschlafen. Beide, ja. beide Schlafstörungen, durchschlafen und auch einschlafen, ich meine ja. Ja, also ich muss halt, ich wache halt auf, weil ich zur Toilette muss, ne? Okay. Wie ist Ihr Appetit? Naja, also nicht umsonst wiege ich so viel, ne? Eigentlich ist mein Appetit gut. Okay. Frau Baumgart, haben Sie in der letzten Zeit ungewöhnlich an Gewicht ab- oder zugenommen? Nee, das ist immer gleich. Also mein Hausarzt wünscht sich das zwar immer, dass ich mal ein bisschen abspecke, aber das ist nicht so einfach, ja. Ja. Fühlen Sie sich gestresst oder normal im Alltag oder bei der Arbeit? Ja, also besonders viel Stress habe ich jetzt nicht, würde ich sagen. Ja. Okay. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie haben in der Nacht ja häufige Wasserlassen, häufiges Wasserlassen. Also Ja, ich muss nachts zur Toilette, genau. ja, haben Sie andere irgend ja andere Veränderungen beim Wasserlassen bemerkt oder zum Nö, Beispiel sonst. ja schmerzhaftes Nee, Wasserlassen oder schmerzhaft ist das nicht, nein. Ich muss halt nur nachts raus, ne? ja. Okay. Also ja, Frau Baumgart, haben Sie Veränderungen beim Stuhlgang bemerkt? Ja. Also jetzt, cool, jetzt in letzter Zeit oder so nicht. Ich habe schon lange ein bisschen mit Verstopfung zu tun. Lange, ja. Seit wann? Ja, was Ach, schon machen Jahre eigentlich, ja. Sie? Ja, okay. Ich verstehe. Ja, haben Sie Fieber, Nachschweiß, Schüttelfrost? Ja, haben Sie Fieber? Also ich habe mich jetzt nicht gemessen, aber ich glaube nicht, dass ich Fieber habe. Ja. Nachschweiß oder Schüttelfrost? Nee, nachts schwitzen muss ich eigentlich nicht. Nee, nicht mehr. Okay. Ja, alles klar. So, leiden Sie unter Sauerstoffausstoß und Sodbrennen? Nee, zum Glück nicht. Ja. Ja, Bauchschmerzen auch, ja. Naja, Bauchschmerzen manchmal, wenn ich halt Verstopfung habe, dann ist das ein bisschen unangenehm, wenn ich dann zur Toilette muss, aber keine schlimmen Bauchschmerzen. Okay. Wenn Sie Schmerzen bekommen, ja, verspüren Sie zum Beispiel haben Sie Todesangst oder kalte Schweiß? Also vorhin, als das mit den Schmerzen angefangen hat, das war schon so ein bisschen bedrohlich, ja. Aber Hm. Ja, Sie also haben schon gesagt, ja, geschwitzt bedrohlich, habe ich ja. aber nicht, nee. Ja. Ich verstehe. Ich notiere mir Notiz. Also, ja, Frau Baumgart, haben Sie in der letzten Zeit innerhalb Deutschland oder ins Ausland eine Reise gemacht? Nee, ich war eigentlich immer zu Hause. Ich habe gar kein Geld, um eine große Reise zu machen. Ja, Frau Baumgart, ja, wann war Ihr letzter Monatsblutdruck? Oh, das ist natürlich schon lange her. Das war so mit Mitte 50, also schon über 10 Jahre her. Über 10 Jahre. Und damals habe ich natürlich auch geschwitzt, ne? Also daher kenne ich das noch so mit Nachtschweiß, ne? Aber das habe ich jetzt nicht mehr. Ja. So. Ja, jetzt kommen wir zu Ihren Vorerkrankungen, Frau Baumgart. Also leiden Sie an chronische, ja, dauerhafte oder wiederkehrende Vorerkrankung. Ja, natürlich in meinem Alter und Sie wissen ja bei meinem Gewicht, ne? Also ich habe seit 10 Jahren habe ich so einen Alterszucker, ne? Ja. Und da muss ich halt Metformin nehmen und dann geht das so ganz gut. Dann hat man vor 3 Jahren zusätzlich noch festgestellt, ja, dass ich Gicht habe. Dann taten mir die Gelenke so weh, ne? Und waren so geschwollen. Und Ja, und ich habe natürlich auch ein bisschen hohen Blutdruck und ich habe auch so die Blutfettwerte sind auch irgendwie zu hoch, ja. Ja, seit wann haben Sie Ja, das hat man Bluthochdruck? alles vor 10 Jahren festgestellt, als man dann auch gemerkt hat, Ja, dass ich diesen Alterszucker habe. alle Vorerkrankungen, ja, ungefähr würde vor 10 Jahren. Ja. Sind Sie schon mal operiert worden, Frau Baumgart? Ja, also die Gebärmutter ist halt entfernt worden. Wann war Und das? zwar hatte ich eine Senkung und das hat mir große Schwierigkeiten gemacht. Und ja, das ist dann eben vor 9 Jahren gewesen, ja. Vor 9 Jahren, ja. Also, verlief die Operation komplikationslos. Ja, also das ist ja nicht so eine ganz kleine Operation, aber das war also nicht Ja, besonders schlimm. das wäre. Ja, was hatten Sie noch? Ja, und also ich hatte mal einen Arbeitsunfall und da ist das linke Handgelenk musste operiert werden. Und das war gebrochen und das hat irgendwie. Also, das war ein bisschen schwierig, die Heilung. Ja, schwere Heilung. Ja, wann? Wann war Oh, also das ist schon 15 Jahre her. 15 Jahre, ja. Ach ja, und dann habe ich natürlich noch ein neues Kniegelenk bekommen. Wann genau war das? Ah, das ist jetzt so 7 Jahre her. Auch auf der linken Seite. Da hatte ich solche Arthrose in dem Knie, dass ich gar nicht mehr die Treppe laufen konnte. Und ja. Ja, der linken Seite, ja. Ja. Ja, sie wurden eine Operation durchgeführt, ja. Da Und wurde eine Operation. Also ich habe ein neues Kniegelenk bekommen. ja. Prothese, ich verstehe. Was hatten Sie noch, oder? Ja, das langt ja nun wirklich. Das Ja. ist ja schon mehr als Ja. reichlich, ja. Sind Sie schon mal im Krankenhaus behandelt oder diese Operation oder auch stationär aufgenommen? Naja, also damals, als das mit dem Zucker angefangen hat, da war ich einmal ein paar Tage in der Klinik, bis man das alles richtig hatte und ja, dann eben bei den Operationen, da war ich jeweils im Krankenhaus. Ja, erhöhte Zucker, ja, wegen erhöhter Zucker, ja. Ja, ja, ja. Im Krankenhaus stationär aufgenommen. Ja, okay. Am Anfang, Genau. ja, das, ja, okay. Ja, Sie haben schon gesagt, Sie nehmen gegen Zuckerkrankheit Metformin. Wie hoch ist die Dosierung? Oh, was steht denn da drauf? Ich meine, da steht 500 drauf und dann nehme ich eine morgens und eine abends. 500, okay. Also nehmen Sie noch andere Medikament. Ja, also wenn ich mal so einen sauren Magen habe, ja, dass ich so aufstoßen muss, dann nehme ich so ein Säurehemmer, das heißt Pantohexal. Und dann nehme ich noch Valsartan für den Blutdruck. Was sagt dann, welche Dosierung? Ja, wissen Sie? Oh, was steht denn da drauf? Ich meine, da steht 160 drauf und dann muss ich morgens eine nehmen. Und wenn ich mit der Verdauung große Probleme habe, nehme ich solche Movicol-Beutel. Movie? Movicol heißt das. Das sind so Beutelchen, das ist so ein Granulat, was man auflöst und dann hat Okay. man keine Probleme mehr. Ja. Ja, Valsartan, ja, ich habe nicht das akustisch gehört. 160 60. Gramm, okay. Morgens oder morgens abends? Nur morgens. Morgens, okay. sind also was noch? Ja, das ist ja auch reichlich schon, ne? Movicol, Sie nehmen bei Bedarf Movicol Ja, oder wenn ich ja. Probleme mit der Verdauung habe, ja. Ja, okay, ich verstehe. Sind bei Ihnen Allergien oder Unverträglichkeiten bekannt? Eigentlich kann ich alles vertragen. Nee, was ich nicht nehmen darf, ist Penicillin. Ja, Das hat man Penicillin. irgendwann mal festgestellt. Also da muss ich, das darf ich nicht nehmen. Wie reagieren Sie darauf? Ja, also ich habe da irgendwie so einen juckenden Ausschlag bekommen und so der Mund wurde ganz pelzig. Also das war unangenehm. Mund? Ja, das fühlte sich so taub an im Mund dann. Hm, okay. Sehr haut auch noch. Okay, ja, ich verstehe. Sind Sie vollständig geimpft? Vollständig im Puh, ja, als Kind bin ich natürlich mal geimpft worden und natürlich habe ich auch ein paar von diesen Covid-Impfungen da mitgemacht, Okay. aber jetzt schon länger nicht mehr. Super, ja. Also, ja, haben Sie irgendwas Intoleranz oder ja, Unverträglichkeiten? Keine Unverträglichkeit. Naja, Penicillin darf ich eigentlich, aber sonst kann ich, Ja, glaube ich, alles ja. vertragen, ja. Okay. Also, ja, Frau Baumgart, ja, wir kommen zu Ihren Lebensgewohnheiten. Rauchen Sie? Oh, ich habe früher mal viel geraucht, aber vor 10 Jahren habe ich, ja, als das alles anfing mit den Krankheiten, da habe ich das Rauchen aufgesteckt, ja. Ja, aber aktuell haben Sie nicht geraucht, ja. Zurzeit rauche ich nicht mehr, nee. Ja, okay, ja. Sehr, sehr gut. Das ist eine gute Entscheidung, ja. Also, so. Was haben Sie da mal geraucht? Ja, oder Na, wie viele Zigaretten habe ich geraucht, ja. Zigaretten? Ja, wie viele Zigaretten? Und Ja, also wie viele Zigaretten? so ein Päckchen hat mehr als einen Tag gereicht. Also ich habe meistens so 15 Zigaretten am Tag geraucht, aber Oh. natürlich über viele Jahre, ja. Ja. Wie viele Jahre haben Sie hier auch? Ja. Ja, das waren 35 Jahre, da habe ich viel Geld ausgegeben. 25 Jahre, ja. 35. Ah, okay, 35, ja. Also ein Pack, ungefähr ein Pack, ein Pack, ein Packung, ja. Nein, Ein Pack. nicht ganz eine Packung am Tag, Ja. ja. Ja, okay. Ja, trinken Sie Alkohol? Ach, also ganz selten mal. Eigentlich, ja, wenn die Kinder mich mal besuchen, wenn es was zum Feiern gibt oder ja, mal vielleicht auch so ein Likör mit einer Freundin zusammen, aber eigentlich ganz wenig, würde ich sagen. Feierlichkeit. Selten. Ja, treiben Sie Sport? Oh, sehe ich so Oder? aus? Nee, also Sport treibe ich wirklich nicht, nee. Ja, ich verstehe Sie. Also, Frau Baumgart, ja, haben Sie schon mal Drogen konsumiert oder Drogen konsumiert oder ausprobiert? Bitte nehmen Sie Drogen? nicht, ja. Nee, also wirklich nicht, nee. Eine Weder Routinefrage. Drogen noch Sport. Ja, okay. Gibt es in Ihrer Familie, ja, leben Ihre Eltern, noch, ja? Oder Ja, sind die sind, also die müssten ja schon sehr alt sein. Also mein Vater, der lebt tatsächlich noch, der ist über 90, ja. Aber ja, der ist schwer dement und der ist in der Pflegeeinrichtung. Also der könnte alleine gar nicht mehr klarkommen. Und meine Mutter, die ist nicht alt geworden. Die war keine 70 und dann hatte sie Leberkrebs. Und daran ist sie gestorben. 70 Jahre. Es tut mir leid, das zu hören, ja. Und ja, Ihr Vater wohnt in alte Seniorenheim Ja, und in so einer Pflegeeinrichtung. Ja, der ist ja, total dement, ja. total dement. Ja, der könnte alleine nicht mehr klarkommen. Lungenkrebs, ja. Ihre Mutter Nee, Leber. Leberkrebs, ja, Entschuldigung, ja, nicht akustisch gehört. Okay. Also haben Sie Geschwister? Eine Schwester habe ich ja. Ist sie gesund? Nee, also die ist eigentlich, die ist ein bisschen jünger als ich, aber die hatte vor einem Jahr hatte die einen Herzinfarkt. Hm. Okay, ich verstehe. Also, Frau Baumgart, was sind Sie vom Beruf, ja? Oh, ich bin Schneiderin, aber ich arbeite jetzt nicht mehr voll. Ich mache nur noch ein paar Stunden in der Woche. In der Woche, ja. Okay. Sind Sie verheiratet? Nee, verwitwet. Also mein Mann ist vor Jahren verstorben. Ja, es tut mir leid, mein herzlicher Beileid, ja. Wohnen Sie allein? Ja, also die Kinder sind alle aus dem Haus, ja. Allein. Wie viele Oh, wir Kinder waren eine haben? große Familie. Ich hatte vier Kinder. Vier Kinder. Sind alle gesund? Ja, klar. Die sind ja noch jung. Okay. Ja, Frau Baumgart, ich bin fertig mit meinen Fragen. Also, möchten Sie etwas hinzufügen oder an mich fragen? Ja, ich wüsste natürlich schon gerne, wie es jetzt weitergeht und was man machen kann, damit sowas nicht wieder passiert und ob man irgendwelche Tabletten nehmen kann oder so. Ja. Frau Baumgart, ja, ich werde um alles kümmern und damit es wieder Ihnen wieder gut geht. Also, Das klingt aber gut, ja. ja, aber es ist noch zu früh, etwas ja bestimmte Diagnose zu stellen. Ich brauche ein paar weitere Untersuchungen, ja, körperliche Untersuchung und auch bildgebende Untersuchung und Was Blutab. für bildgebende Untersuchung? Ja, ich meine Röntgen, Thorax und auch ja, ich werde EKG schreiben ja bei Ihnen und auch ich werde Röntgen, Thorax durchführen veranlassen, ja, so bestimmte ja Diagnose erreichen zu können, ja, so. Oh, okay. Okay, aber machen Sie keine Sorge, wir können ja, wir werden unser Bestes unternehmen, ja. Okay. Bitte bleiben Sie ruhig. Es wird gleich weitergehen. Geht gleich weiter. Okay, gut. Dankeschön. Ja. Wer hat uns denn das Licht ausgeknipst? Irgendjemand spielt hier am Computer, dass wir mit einmal alle im Dustern sitzen. Aha, jetzt wird's, bei mir wird es schon wieder hell. Da haben wir schon wieder Licht. Wer macht das? Gut, hat noch jemand Fragen? Darf ich Darf ich fragen, fragen? Immer. wie lange haben diese Schmerzen gedauert? 5 Minuten oder 15 Minuten? Ich kann das gar nicht sagen. Ich habe natürlich nicht auf die Uhr geguckt. Es kam mir lange vor, aber wahrscheinlich war es gar nicht lange. Ungefähr 10 Minuten oder 15 Ja, 5 Minuten ist wahrscheinlich tatsächlich realistisch, ja. Oder Minuten. 5 oder 10, ja. Ja, und war Ihnen übel? So ein bisschen schlecht war mir da einfach aus Angst vielleicht, ne? Aus Angst. Und letzte Frage, sind Ihre Beine geschwollen? So ein bisschen geschwollen sind die immer. Ich bin halt dick, ne? Aber so besonders ist mir das jetzt nicht aufgefallen. Danke. Entschuldigung, Ja. Sie haben gesagt, über komische Husten. Ja. Sind diese Husten dauerhaft da oder gehen sie wieder weg? Ja, also ich habe immer so ein leicht mal ein bisschen Husten, aber das war jetzt ziemlich krass. Als diese Schmerzen da waren, hatte ich das Gefühl, ich muss sehr viel husten. Darf ich fragen? Ja? Ja, ist Ihr Bluthochdruck gut eingestellt, oder mit diesen Medikamenten? Ja, also ich messe den ja nicht selber. Ich gehe regelmäßig zum Hausarzt, immer wenn ich neue Tabletten brauche oder so. Und dann guckt er immer und der sagt immer, ja, also das passt so mit dem Valsartan. Und gegen diese Hochblutfettwerte. Nehmen Sie etwas dagegen? Nee, da nehme ich nichts. Okay. Also wüsste ich nicht, dass da irgendwas für gut ist. Nee. Ihnen schwindelig? War Ihnen schwindelig? Nee, schwindelig war mir eigentlich nicht, nee. Hatten Sie Herzklopfen oder Herzrasen, Herzstolpern? Ich habe das nicht gemerkt. Ich hatte nur dieses Druckgefühl. Ne? Danke. Beim tiefen Einatmen oder Ausatmen stärker geworden oder sind diese Schmerzen atemabhängig? Weiß gar nicht, ich kann das gar nicht mehr sagen. Das liegt ja jetzt schon zurück. Aber beim Ein, vielleicht kann sein, dass es beim Einatmen sogar noch schlimmer geworden ist, ja. Dass das noch Dankeschön. mehr gedrückt hat, ja. Doktor, ich hab einen neuen Fall. Ich möchte Ihnen Sie vorstellen. Die Hatten Sie Patientin da? vorstellen, ja, wer ist das? Ja, hatten Sie, ja, okay. Es geht um Martha Baumgart. Sie ist 66 Jahre alt. Am 8.9.1958 geboren. Sie ist 1,56 Meter groß und 84 Kilo schwer. Also, Frau Baumgart stellte sich heute in Beteiligung ihres Freundin oder ihres Nachbarn In Begleitung. in Begleitung ihres Nachbarn akut aufgetretene also intermittierende drückende erstmalige retrosternale Thorakalgie mit Ausstrahlung in den linken Arm sowie unter Kiefer, ja. In den Unterkiefer. Unterkiefer, ja. Also laut der Patientin liege der Schmerzintensität bei 7 bis 8 von einer Schmerzskala Auf einer Schmerzskala. auf eine Schmerzskala, also ja, die laut der Patienten würden die Schmerzen bei Belastung auftreten, in Ruhe lindern. Also die sind bei einer akuten Belastung sind die aufgetreten und als sie Ruhe gegeben hat, haben Ja. sich wieder gebessert. Ja. Ja. Die Schmerzen sei in Ruhe verbessert, aber Bei der Bewegung verschlimmert, geworden. Ja, okay. Also, als begleitend klagte der Patient über nach heute Nachmittag aufgetretene Tüsses, ja, heute Nachmittag aufgetretene Tüsses, Fatigue, Todesangst. Ja, also die Vegetative Anamnese, Vegetative Anamnese ist zweimalige Nikturi und Observation seit mehr Jahren und also ja und Insomni wegen Nikturi unauffällig. Oder die ergab ja da oder die vegetative Anamnese die ergab die folgende Auffälligkeiten: Ja, so ist Nikturi, richtig, genau. zweimalige Nikturi, also Observation Langer Zeit, ja. lange Zeit und Insomnie in Form von Einschlafen wegen Nikturi. Die Reiseanamnese ist unauffällig, also in ihre ja die Monatsblutung der Patienten, ja die letzte Monatsblutung der Patienten sei vor über ja vor über 10 Jahren gewesen. Ja, also Anfooperationen seien bei der Patienten die folgenden bekannt. So, seit 10 Jahren Diabetes mellitus Typ 1. Das sind Vorerkrankungen, nicht Ja, Voroperationen, von, ne? sorry, ja, von, ja, ich habe falsch gesagt, ja. An Vorerkrankungen seien bei der Patienten die folgenden bekannt. Also, seit 10 Jahren Diabetes mellitus Typ 1. Typ 1 vor 3 Jahren Arthritis Arthritis ürika, also seit 10 Jahren arterielle Hypertonie sowie Hypercholesterinämie. ürika. Ja, also Anfooperationen seien bei der Patientin die folgenden bekannt. Ja, vor 10 Jahren sei bei der Patientin eine komplikationslose Hysterektomie wegen Senkung, wegen Prolapsus, ja, Ja. wegen Prolapsus Durchgeführt worden. durchgeführt worden. Also vor 15 Jahren seien bei der Patientin nach dem ja eine Osteosynthese am linken Handgelenk wegen Fraktur durch Arbeitsunfall Durchgeführt worden. durchgeführt worden. Also so Und auch total Knie-Endoprothese sein beim dem Patienten im linken Seite wegen Arthrose durchgeführt wurde. So, ja, bezüglich der Medikation nehme der Patient, Die Patientin? sorry, die Patientin Metformin 500 Milligramm ja, zweimal morgens und abends und Pantohexal unbekannte Dosierung bei Bedarf. Also Valsartan 160 Milligramm einmal morgen und auch Movicol für Obstipation bei Bedarf. Also Gut. ja, der Patient habe Die eine Patientin. Patientin habe eine Penicillinallergie. Sie reagiere darauf mit Pruritus und Exanthem sowie Parästhesie Im Mundbereich. im Mundbereich. Also sie sei vollständig geimpft, auch gegen Covid-19. Also sie rauche nicht mehr, aber habe sie davor 65 Jahre ein Packung Zigaretten geraucht, ja, das entspricht also 35 Packers. So, sie trinke Likör manchmal am Feierlichkeiten, also ja, Drogenkonsum und Sport wurden verneint. Okay. Ja, Sport treiben wurden verneint. Ja. Ja, also in Bezug auf familial Anamnese teilte die Patienten mit der Vater wegen alter bedingte schwache im Alter im Pflegeheim wohne, ja. Er wohnt im Flieger. Ja, okay, so. Die Mutter an Leberkarzinom im Alter von 70 Jahren verstorben sei. Sei verstorben. Nein, verstorben sei, ja. Das. Nee, die Mutter sei im Alter von 70 Jahren an einem Die Leberkarzinom verstorben. Mutter, ja, sei. Erb an zweiter Stelle, ja. Soweit ich stelle, aber das ist, ja, ich weiß, das ist Nebensatz, ja. Nein, ist ein Ich, Hauptsatz. am Die Anfang, Mutter sei. ja, am Anfang habe ich verwendet einen Nebensatz, ja. In Bezug auf familiale Anamnese teilte die Patienten mit, dass Ja, da haben Sie den Vater erwähnt und als nächstes der kommt die Vater Mutter. und die Mutter, ja, Ja, das ist deswegen, ein ja. neuer Satz. Ein Ja, neuer Satz. danke. Ja, die Ja. Mutter, ja, vielen Dank, ja, für die Rückmeldung, ja. Also, die Mutter sei an Leberkarzinom im Alter von 70 Jahren verstorben. Also, ja, die Patientin habe eine Schwester. Sie habe vor einem Jahr miyokard infarktüs erlittim. So, sosyal anamnestiş zay di pasiyentin Schneider'in azo aber momentan arbeite nicht so viel, ja, im, ja. Da sind sie auch schon im Rentenalter, ne? Rentneralter, okay. Und auch sie sei verwitwet, Verwitwet? verwitwet, also verwitwet und so habe vier gesunde Kinder, ja. Die anamnestischen Angaben deuten am ehesten Koroner Herz ja Koroner KHK ya Koroner Krankheit hin ja dafür Şipre'nin Differentialdiagnostik, was könnte sein? als differential Diagnosen kommen Gastroösophagea Reflexkrankheit und auch ja und Pneumonie, Lungenembolie und auch Aortisektion ja in Betracht. So, um den Was Verlauf. machen Sie jetzt diagnostisch mit der Patientin? Ja. Also, um Verdachtdiagnose zu bestätigen, zuerst werde ich eine gründliche körperliche Untersuchung durchführen. Ja, worauf achten Sie bei der körperlichen Untersuchung? Ja, bei der körperlichen Untersuchung achte ich auf eine ja, achte ich auf achte ich darauf, ob eine pathologische Herzgeräusche oder vorliegt. Also Auskultation und Ja, bei der Apopsie. Auskultation erwarte ich ja pathologische Herzgeräusche und auch und werde ich Vitalparameter überprüfen und ja und auch ich palpiere auf Herzpuls, ja, und ja, im Rahmen des Worauf achten Sie noch? Vitalparameters, ja, also und auch, ja, Blut, wie bitte? Worauf achten Sie noch, also außer der reinen Überwachung der Vitalparameter, vom Aspekt her? Ja, in der bei der Inspektion kann man auch Hiperkolesterinemi ja Kisero neydi ya ich habe nicht vergessen yani fällt mir nicht ein also und so ja Aber Durukempfindlichkeit das Abdomen ja auch Differentialdiagnose auszuschließen und auch ich werde eine routinemäßige Lungenauskultation durchführen. Ja, also, ja, so. ja, und gucken Sie auch die Füße an. Ja, okay, ja. Ja, ich verstehe. So, Ödeme, ne? Makrozyanose und auch, ja, Zyanose und Ödeme, genau, die beiden Punkte. ich Das fehlte kontrolliere, noch. ja, ich kontrolliere, ja, oder bei der Inspektion achte ich auf Akroszyanose und also Genau. Beinödeme, ja, Ja, sehr haben gut, recht, okay. wir haben recht. Und Gut, auch was machen Sie denn weiter diagnostisch? das Labordiagnostisch werde ich und auch Herzenzyme, ja, Also Troponin, Sie nehmen Blut ab. ja, Blut, ja, Blut abnehmen, ja, Blut abnehmen und Also Troponin lassen Sie bestimmen. Was machen Sie noch? ja, Troponin Parameter, ja, Troponin Parameter, ja, Herz Parameter, SKMB, SKMB und Cholesterin Spiegel und also Blutzucker Und Nierenwerte, Leberwerte, ja, so bestimmen lassen. Ja. Was machen Sie noch weiter diagnostisch? Und auch als bildgebendes Verfahren würde ich ein EKG schreiben. So, ja. Ein Zählt EKG. das als Bildgebung, EKG? Ja, nein. Ja. EKG als, ja, Das ist nein. keine Bildgebung, das ist Keine Diagnostik, Bildgebung. Ja, ne? da, ja, Herzdiagnostik, ja. Apparativdiagnostik, ja, also. Ja, natürlich, das ist keine Bildgebung. Ja, Bildgebung, Röntgen und Thorax und so weiter, ja. Ja. Ich werde eine EKG schreiben, ein EKG schreiben, natürlich, mögliche kardiologische Pathologie Festzustellen. feststellen und zu beurteilen. Auch werde ich im Labor Dedima bestimmen, Dedi-Mehrwert. um Pulmonarembolie oder Lungenembolie So auszuschließen, genau, ja. auszuschließen. So, ja, ich werde ein Röntgen-Thorax ja, veranlassen, mögliche Pneumonie oder Lungeninfarkt vielleicht ausschließen, ja. Okay, gut. Ja, Ja, dann. auch ich würde natürlich ein Ekokardiografie, ja, Herzultraschall durchführen, um Herzwand Störungen feststellen, zu beurteilen oder ja Ja, okay. Herzklappen, ja, okay. Also Kardio. Herzklappeninsuffizienz und Ja. ja Gut. Echokardiografie. Gut, ja. Dann halten Sie mich auf dem Laufenden bitte über die Ergebnisse. Ja, gut. Okay, jetzt kommen wir mal zur Manöverkritik. Ja. Also Nicht einmal unbedingt. ist mir aufgefallen, wir haben natürlich viel Zeit gebraucht, ne? Ja. Sie haben ordentlich überzogen beim Anamnesegespräch. Und das war das eine. Und wir haben wieder einen ziemlich krassen Unterschied sprachlich zwischen dem Anamneseteil und dem Berichtsteil. Ja, im Anamneseteil waren Sie sprachlich sehr viel sicherer als im Arzt-Arzt-Gespräch. Ne? Was mir beim Anamnesegespräch aufgefallen ist, dass Sie manchmal Sachen mehrfach gefragt haben, Sachen, die die Patientin schon erzählt hat, da haben sie dann nochmal nachgefragt und dann hat sie auch so ein bisschen ungeduldig reagiert, habe ich Ihnen doch schon gesagt oder so, ne? Und ja, das war aber grundsätzlich, denke ich mal, war das nach den Regeln, wenn man davon absieht, dass es eben ein bisschen lange gedauert hat. Haben Sie aber viel gefragt. Was ich als einen groben Fehler einschätze, ist die Sache, dass Sie nicht sofort das Gespräch unterbrochen haben, um als erstes Vitalparameter zu kontrollieren. Ich denke, bei jemandem, der mit so einer Herzangina-Symptomatik kommt, müsste man, sobald er schildert, Ja. retrosternale Schmerzen, Angstzustände, Druck, Strahlung in den linken Arm, in den Unterkiefer, müsste man sofort unterbrechen, EKG schreiben, Vitalparameter überprüfen. Und das könnte Ihnen bei der Prüfung übel aufstoßen. Ja? Da könnten Sie Ärger kriegen, wenn Sie das nicht machen. Ne? Gut, und danach kann man dann entspannt, wenn man sieht, ja, jetzt geht es der Patientin tatsächlich besser, jetzt hat die nichts mehr, EKG ist soweit unauffällig, dann kann man weitersprechen. Ja? Gut, ja, beim Arzt-Arzt-Gespräch waren ein paar Merkwürdigkeiten drin. Einmal, Ja, ist mir aufgefallen, dass sie immer sagen, also wir sagen ja Patientin. Und sie sagen immer Party, Patientin. Also machen Sie ein, fast wie ein J da drin. Patientin. Nicht Patientin. Nur so als klingt normaler. Und zwischendurch machen Sie was ganz Komisches. Das haben Sie beim Anamnesegespräch gemacht, nicht beim Arzt-Arzt-Gespräch, dass Sie gesagt haben, also, so ein bisschen unverbittelt, also, kommt an verschiedenen Stellen und das war so ein bisschen überraschend. Ja, Ja. wahrscheinlich eine Angewohnheit, die Sie nicht so schnell loswerden können. Dann ist mir aufgefallen, ja, also Sie waren sprachlich deutlich unsicherer im Arzt-Arzt-Gespräch. Das fing schon eigentlich an, wie die Patientin womit die sich vorgestellt hat. Ja, das ist natürlich immer eine ganz kritische Geschichte, weil man versucht, in den ersten Satz so viel reinzupacken. Ich warne immer davor, zu viel Infos in diesen allerersten Satz. Also, sie kam in Begleitung ihres Nachbarn, stimmt insofern nicht ganz. Der Nachbar hat sie dahergefahren. Der war, glaube ich, nicht mehr mit im Raum oder so, ne? Sondern das war nur, also sie kam wegen, ja, weshalb kam sie? Wegen retrosternaler Schmerzen und die sind plötzlich aufgetreten bei starker körperlicher Belastung und haben sich bei Ruhe wieder gelegt. Das Ereignis war am Nachmittag, hat wenige Minuten gedauert. Es war für sie angsteinflößend, ja, und deswegen ist sie gekommen. Ja, aber versuchen Sie nicht in den einen Satz zu viel reinzubekommen. Es fehlte nämlich irgendwo das Verb in dem Satz. Ja, sie stellte sich vor, wegen, kam nicht. Ja, und lieber kurze Sätze machen, die aber Ja. dann richtig sind, sodass man verstehen kann, was ist denn da überhaupt passiert. Und sie haben eben diesen Auslöser, dass sie was Schweres getragen hat und gewühlt hat in ihrer Wohnung, sich körperlich belastet hat, das haben sie eigentlich nicht kommuniziert. Sie haben nur gesagt, bei körperlicher Bewegung. Naja gut, also körperliche Bewegung ist es auch, wenn ich spazieren gehe oder eine Treppe hoch oder runter laufe. Aber sie hat ja sich angestrengt und das war der Auslöser. Und bei Ruhe war es wieder gut. Ja, es war ein einmaliges Ereignis. Das haben sie ja auch mehrfach nachgefragt, ob sie das schon vorher hatte oder so. Ein einmaliges Ereignis. Aber es hat ihr halt Angst gemacht. Und ja, was sie nicht gesagt haben, dass sie auf Nachfrage weder Schwindel noch Luftnot noch Herzrasen noch Erbrechen noch Sodbrennen hatte. Ja, haben sie ja gefragt, aber ist nicht wiedergekommen. So, dann haben sie sich selber korrigiert. Da haben sie gesagt, die vegetative Anamnese ist 2 bis 3 Mal Nyktorie. Nee, also unauffällig ist die vegetative Anamnese natürlich nicht. Ja, also wenn Sie sagen, sie ist unauffällig, bis auf einen Punkt vielleicht, dann kann man das durchgehen lassen. Aber wenn sie 3 verschiedene Punkte hat, die in der vegetativen Anamnese auffällig sind, dann kann man nicht mehr von einer unauffälligen vegetativen Anamnese sprechen. Also in der vegetativen Anamnese ergab sich, dass sie unter Obstipation leidet, dass sie eine Nyktorie hat und dass sie dadurch bedingt unter einer Insomnie auch leidet oder unruhige Nächte hat. Gut, die Frage nach Gewichtsveränderung und nach auffälliger Beinschwellung wurde verneint, kam nicht. So, dann kam die Geschichte mit den Vorerkrankungen. Haben Sie ja abgefragt bei der Patientin. Dann haben Sie gesagt, die hatten Typ-1-Diabetes. Ein Zweier. Die hat auch einen Altersdiabetes, einen Alterszucker. Alter, Ja. super, ja. Ja, also seit 10 Jahren und wird mit Metformin behandelt. Sie ist ja keine Insulinpatientin, also kein Typ-1-Diabetes. Ne? Und ja, die anderen Sachen kamen ja alle. Blutdruck, ja, ist ja kein Wunder bei einer Frau, die so klein ist und so viel wiegt. Ne? Ja, gut. Dann kamen die Voroperationen hinterher noch. Ja, gut. Knieendoprothese, Knieprothese, Hysterektomie und die Handgelenksfraktur. Gut, dann sind wir, ja, Medikamente war auch klar. Dann sind wir hier bei der familiären Anamnese. Sie hat ausdrücklich gesagt, der Vater ist dement und ist deswegen in einem Pflegeheim. Sie haben gesagt, der ist in einer Pflegeeinrichtung, weil er altersschwach ist. Also es ist schon ein Unterschied zwischen Altersschwäche und Demenz. Ja, Demenz. eine Demenz führt einfach ganz schnell dazu, dass Leute im normalen Umfeld überhaupt nicht mehr zu betreuen sind. Ja, weil es einfach viel zu gefährlich wird und weil sie eine Gefahr für sich und andere sind. Also die Demenz hätte ich da schon auch ganz wichtig gefunden. So, und dann kam noch was Komisches. Die Frau ist 66 Jahre alt und sie haben gesagt, sie raucht seit 65 Jahren. Nee, also die hat nicht ihr ganzes Leben lang geraucht. 35 Jahre hat sie geraucht. Ja? Also seit 10 Jahren raucht sie nicht mehr. Bin 30 Jahre alt. Ja, sie haben 65 gesagt. Und also sie hat 35 Jahre geraucht. Ja, gut. Eigentlich logisch. Ja, dann natürlich klar waren sie auf ihrem Feld. Bei der körperlichen Untersuchung, worauf müssen Sie achten? Diagnose, Differentialdiagnosen, war natürlich alles klar. Und ja, und dann kommen eben die Untersuchungen, Herzenzyme und EKG, Koronarangio gegebenenfalls, je nachdem. Aber wie gesagt, diese Vitalparameter und EKG hätte man vorziehen müssen. Zwingend. Ich glaube, das fliegt Ihnen besonders bei der Prüfung um die Ohren. Da werden Ihre Prüfer kein Verständnis haben. Ich habe zuerst gedacht, ja, stabiler Angina pectoris, deswegen ja, habe ich nicht so gemacht, nicht gemacht. Also, aber ja, Also, sie das wäre haben jetzt interessant für mich, was so. die Kollegen sagen. Ja, normalerweise in der Regel Notfallaufnahme, ja, direkt machen wir so, ja. Normalerweise Ja, in das Praxis. ist das Problem Ja, natürlich, ja. dass diese Prüfungssimulation Ja. ist natürlich nie eine wahre Situation. Ja? Sie müssen auch in der Wahrheit nicht nach dem Namen fragen, weil sie immer im Computer die Angaben haben oder sie haben Aufkleber von dem Patienten und sie wissen genau, wie der heißt, wie der sich schreibt und wann der geboren ist und bei welcher Krankenkasse der Ja, versichert ja, ist. ja. Ja, also diese Simulationen sind einfach keine echten Situationen. Das muss schon klar sein. Aber ja, jedenfalls, das wäre okay. Gut. Sie haben sich ein bisschen mit mir gestritten, mit dem Verb an zweiter Stelle. Ja, Sie würden das immer machen. Sie machen das nicht immer. Ja, hin und wieder rutscht Ihnen das rein. Auch ich werde. Ja. Auch werde ich. Das ist einfach, jetzt sind sie raus. Jetzt will er nichts mehr mit mir zu tun haben. Schade eigentlich. Mal gucken, ob er wiederkommt. Noch wieder an. Machen Sie netterweise Ihr Mikro wieder an. Sonst kann ich Sie. Ja, Hören Sie mich? wunderbar. Gut. Also, Sie machen es nicht ganz konsequent. Ja? Hin und wieder rutscht Ihnen das rein. Ziemlich oft machen Sie es richtig, aber hin und wieder passiert das. Danach ich werde oder so. Ne? Oder auch ich werde. Es ist nicht richtig. Danach werde ich. Ja, so. Und. Gut, also die sprachliche Souveränität, würde ich sagen, beim Arztgespräch war nicht so groß wie beim Anamnesegespräch. Und da sind die Satzkonstruktionen dann auch ein bisschen schwierig. Versuchen Sie da, sich vielleicht noch mal so Mustersätze so ein bisschen zu erarbeiten, dass Sie da nicht suchen müssen. Ja, das wäre vielleicht ganz gut. Gut. Wann ist Ihre Prüfung? Ja, nächster Monat im Mai.